Die Teilnehmer des 8. Kongresses der koreanischen Kinderorganisation besichtigen die Stadt Pyongyang. Sie besuchten das koreanische Revolutionsmuseum, das in einen großen Tempel für die Erziehung im Geiste der revolutionären Traditionen verwandelt wurde. In der Fotoausstellung zum 71. Gründungstag der koreanischen Kinderorganisation sahen sie die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Und sie besuchten die zentrale Ausstellung für klassenmäßige Erziehung, die das aggressive und ausbeuterische Wesen und die bestialischen Gräueltaten der USA und der japanischen Imperialisten und der Klassenfeinde entlarvt. Nach dem Besuch im zentralen Zoologischen Garten und dem Naturkundemuseum verbrachten sie in dem Vergnügungspark Manjongdae, dem Rummelplatz des Jugendparks Kaesŏn, dem Jungner Vergnügungspark des Volkes und dem Delfinarium Jungner fröhliche Stunden und sahen sich in den Fotos in der Stadt Pyongyang Spielfilme an.